Denn wenn ich mir als Repräsentanten der geheiligten Majestät des Königs gegenüber einen Juden denke, dem ich gehorchen soll, so muss ich bekennen, dass ich mich tief niedergedrückt und gebeugt fühlen würde, dass mich die Freudigkeit und das aufrechte Ehrgefühl verlassen würden, mit welchem ich jetzt meine Pflichten gegenüber dem Staat zu erfüllen bemüht bin. Ich teile die Empfindung der Masse der niedrigen Schichten des Volkes und schäme mich dieser Gesellschaft nicht. Warum es den Juden nicht gelungen ist, in vielen Jahrhunderten sich die Sympathie der Bevölkerung in höherem Grade zu verschaffen, das will ich nicht genau untersuchen. Wenn man sagt, dass die Juden sich ändern könnten, so muss ich erwidern, dass wir es nicht mit den Makkabäern der Vorzeit noch mit den Juden der Zukunft zu tun haben, sondern mit den Juden der Gegenwart, wie sie jetzt sind. Darüber, wie sie jetzt sind, will ich mir über Bausch und Bogen kein Urteil erlauben. Wir haben von der Mildtätigkeit der Juden zur Unterstützung ihrer Sache gehört. Nun, Beispiel gegen Beispiel, ich will ein anderes geben. Ich will ein Beispiel geben, in welcher eine ganze Geschichte der Verhältnisse zwischen Juden und Christen liegt. Ich kenne eine Gegend, wo die jüdische Bevölkerung auf dem Lande zahlreich ist, wo es Bauern gibt, die nichts ihr Eigentum nennen auf ihrem ganzen Grundstücke, von dem Bette bis zur Ofengabel gehört alles Mobiliar dem Juden, das Vieh im Stalle gehört dem Juden und der Bauer bezahlt für jedes Einzelne seine tägliche Miete, das Korn auf dem Felde und in der Scheune gehört dem Juden und der Juden verkauft dem Bauern das Brot, Saat und Futterkorn Metzenweis. Von einem ähnlichen christlichen Wucher habe ich wenigstens in meiner Praxis noch nie gehört. Man führt zur Entschuldigung dieser Fehler an, dass sie aus den gedrückten Verhältnissen der Juden notwendig hervorgehen müssten. Wenn ich mir die Reden von gestern vergegenwärtige, so möchte ich glauben, dass wir in den Zeiten der Judenhetze lebten, dass sich jeder Jude täglich alles müsse gefallen lassen, was der ehrliche Schülopfer erdulden wollte, wenn er nur reich würde. Aber davon sehe ich nirgends etwas, sondern ich sehe nur, wie gesagt, dass der Jude nicht Beamter werden kann, alle anderen Berufe kann er wählen. Und nun ist mir doch das eine starke Schlussfolge, dass weil jemand nicht Beamter werden kann, dass er ein Wucherer werden müsse? Einem anderen Redner möchte ich mich eher anschließen, welcher die Juden emanzipieren will, wenn sie selbst die Schranken niederreißen, die sie von uns trennen. Die Hohe Versammlung hat sich einige Anekdoten vorlesen lassen, sie wird also auch mir gestatten, eine zu erzählen, durch welche ich dartue, wie wenig die Juden geneigt sind, von der Starrheit ihrer Gebräuche zu lassen. Bisher steht die Freiheit Deutschlands nicht so niedrig im Preise, dass es nicht der Mühe lohnte, dafür zu sterben, auch wenn man keine Emanzipation der Juden damit erreicht. Und nach mehrfacher stürmischer Unterbrechung: Es war lediglich meine Absicht zu bestreiten, dass die Emanzipation der Juden ein Fortschritt sei. Otto von Bismarck im Vereinigten Landtage 1847. Bismarck schreibt 1856 über die Judenpresse an den General von Gerlach: Wir haben nichts davon, dass wir uns gegenseitig verdächtigen und jüdische Pressbengels dafür bezahlen, uns einander zu ärgern. Im Jahre 1862 äußerte Bismarck zu einer Abordnung aus Rügen: Die oppositionelle Presse wirkt dem Streben der Regierung, mit dem Abgeordnetenhause eine Verständigung herbeizuführen, zu sehr entgegen, da sie zum größten Teil in den Händen von Juden und von unzufriedenen, ihren Lebensberuf verfehlt habenden Leuten sich befindet. Im Journal d'un Officier d'Ordonnance von Grafen de Herrison, Seite 34, erzählt der Verfasser, dass der Graf Bismarck bei der Tafel in Versailles die Geschichte zum Besten gegeben habe, wie Amschel Rothschild aus einem kleinen Juden zu einem großen Juden geworden sei, und fährt dann fort. Hieran knüpfte er dann, um mir zu sagen, wie sehr man in Deutschland die Juden verabscheut und missachtet, wie die gute Gesellschaft sich von selbst fernhält. Ich beeilte mich, die Unterhaltung von dem antisemitischen Gebiet, auf das Herr von Bismarck sie gebracht hatte, abzulenken und veranlasste ihn, Jugendgeschichten zu erzählen. 1870 äußerte Bismarck in Ferrières bei Tisch über die Juden: Sie haben doch eigentlich keine Heimat. Etwas allgemein europäisch-kosmopolitisches sind Nomaden. Ihr Vaterland ist Zion, Jerusalem. Sonst gehören sie der ganzen Welt an, hängen durch die ganze Welt zusammen. Moritz Busch gibt ferner in seinem Buch Unser Reichskanzler folgenden Ausspruch Bismarcks über die Empfindlichkeit und den Zusammenhalt aller Juden wieder: Fassen Sie nur einen Juden an, da schreit's gleich in allen Ecken und Winkeln. In seinen Gedanken und Erinnerungen, Band 1, Seite 212 und folgende, schildert Bismarck, wie bei seinem Aufenthalte in Wien aufdringliche Juden ihn mit allerlei unehrerbietigen Ansinnen bestürmten und fährt dann fort: Erst als ich ihn, den Lewinstein, auf die Steilheit der Treppe und auf meine körperliche Überlegenheit aufmerksam machte, stieg er vor mir schnell die Treppe hinab und verließ mich. Gleichzeitig schildert er dort den Einfluss und die Bestechungsversuche der Juden im Auswärtigen Amt um das Jahr 1859. Friedrich Wilhelm IV., geboren 1795, regiert 1840 bis 1861. Machen Sie nur, dass unbeschnittene Männer von alter Treue und die ein Herz zu mir haben, die Schmach gut machen, welche die beschnittenen Ostpreußen angetan. Ich möchte wie aus Rolands Horn einen Ruf an die edlen, treuen Männer in Preußen ergehen lassen, sich um mich wie treue Lehensmänner zu scharen, die kleineren Übel für das heranwachsende große jammerschwere Übel zu vergessen. Solch ein Unglück ist für Preußen die Existenz und Walten jener schnöden Judenklicke mit ihrem Schwanz von läppischen und albernen Kläffern. Die freche Rotte legt täglich durch Wortschrift und Bild die Axt an die Wurzel des deutschen Wesens. Brief an den Oberpräsidenten von Schön und General Dohna, Treitschke Geschichten des 19. Jahrhunderts, 5. Band. Thomas Carlyle, geboren 1795, gestorben 1881. Carlyle hatte eine echte teutonische Abneigung gegen die Juden, von denen er sagte, dass sie nur in Geld, Gold, Juwelen und alten Kleidern, wirklichen oder geistigen Handeln, zum wahren Reichtum haben sie nichts beigetragen. Aus der Biografie von Thomas Carlyles von Frode. Grillparzer, geboren 1791, gestorben 1872. Grillparzer fertigte auf den jüdischen Rezensenten Dr. Safir folgendes Spottgedicht: Der Teufel wollte einen Mörder schaffen und nahm dazu den Stoff von manchen Tiere. Wolf, Fuchs und Schakal gaben her das ihre. Nur eins vergaß der Ehrenmann, den Mut. Da drückt er ihm die Nase ein voll Wut und rief: Lump, werd ein Jud und rezensiere. Wilhelm Meinhold, geboren 1797, gestorben 1851. In Wien ahmen die reichen jüdischen Bankiers, Börsenspekulanten usw. so jetzt dem reichen Adel alle Depensen des Luxus nach, insonderheit die Jagd auf schöne Mädchen. Ihre eigenen jüdischen Mädchen und Weiber sind ihnen zu gut, um sie der Wollust zu opfern. Sie schützen sie und gehen nicht aus auf ihre Verführung und Herabwürdigung. Sie stehen ihnen bei in allen Bedrängnissen und lassen sie nicht fallen und suchen daher unter den Stämmen, welche bestimmt scheinen, ihre Knechte zu sein, nämlich die Christen, die reinsten und unberührtesten Jungfrauen. Die Reichsten unter ihnen lassen den Minderreichen gerne die Reste ihrer Mahlzeit zukommen, und wenn sich die ganze jüdische Geldaristokratie an der Unschuld gesättigt hat, dann erst werden ihre Opfer der armen Christenheit überlassen und sie versinken dann in die Abgründe der gemeinsten Prostitution. Der Adel verbindet noch mit seinem Laster Reste altererbter Tugenden. Er ist freigebig und bewahrt den Opfern seiner Wollust noch einen Rest von besseren Gefühlen. Aber der Jude wirft sein Opfer weg und tritt es mit Füßen. Und wie außerdem in Wien hauptsächlich die ärmeren Juden das Kupplergewerbe treiben sollen, so exzellieren sie darin auch in Hamburg. Die obszönen Bücher, Kupferstiche und so weiter werden hier von Juden verkauft. Ja, einer der berüchtigsten dieser Schandbuben soll für die Erlaubnis dieses Vertriebes sich der Polizei als einen Spion hergegeben haben. Also Juden im Norden und Juden im Süden von Deutschland, die hauptsächlichsten Verführer unserer Jugend. Wilhelm Meinhold, Sidonia von Borg, die Klosterhexe, 3. Band, Seite 210, Leipzig, 1848. Siebentens, Urteile nach 1848 bis auf die Gegenwart. Robert König, Literaturhistoriker. An der Spitze der jüdischen Stürmer standen Ludwig Börner und Heinrich Heine. Ihr Stammesgenosse Professor Grätz in Breslau nennt sie in seiner Geschichte der Juden zwei Racheengel, welche die feurigen Ruten der Querköpfigkeit der Deutschen peitschten und ihre Armseligkeit schonungslos aufdeckten. Er hätte hinzufügen können, und die Deutschen haben diese Ruten lange Zeit aufs Demütigste geküsst, ja tun es zum Teil noch heute. Gegenüber der tendenzmäßigen Verherrlichung des Judentums und der Polen, welche in Poesie und Prosa so lange sich in der Literatur breit gemacht hatte, tut es wohl in G. Freitags Roman Soll und Haben, einmal nüchterne, lebenstreue Darstellungen des an unserem Volksmarkt nagenden Schmarotzertums, der jüdischen Wucher- und Bankierswirtschaft, wie des wahren Kerns der polnischen Insurrektion anzutreffen. Robert König, Deutsche Literaturgeschichte. Edward Gibbon. Die Juden zeigten einen wilden Hass gegen die Kaiserherrschaft Roms, welcher wiederholt in wütendste Metzeleien und Ausstände ausbrach. Die Menschheit schaudert bei der Erzählung dieser schrecklichen Grausamkeiten. Wir sind versucht, der strengen Vergeltung Beifall zu zollen, welche durch die Waffen der Legionen gegen die Rasse von Fanatikern geübt wurde, deren schrecklicher und leicht entzündlicher Aberglaube sie zu unversöhnlichen Feinden nicht nur der römischen Regierung, sondern des ganzen Menschengeschlechtes machte. Geschichte des Römischen Weltreiches, 1854, Band 3, Seite 16. Schopenhauer, geboren 1788, gestorben 1860. Während alle anderen Religionen die metaphysische Bedeutung des Lebens dem Volke in Bild und Gleichnis beizubringen suchen, ist die Judenreligion ganz immanent und liefert nichts als ein bloßes Kriegsgeschrei der Bekämpfung anderer Völker. Übrigens ist der Eindruck, den das Studium der Septuaginta bei mir nachgelassen hat, eine herzliche Liebe und innige Verehrung des großen Königs Nabucodonosor, wenn er auch etwas zu gelinde verfahren ist mit einem Volke, welches sich einen Gott hielt, der ihm die Länder seiner Nachbarn schenkte und verhieß, in deren Besitz es sich dann durch Rauben und Morden setzte und dann dem Gott einen Tempel darin baute. Möge jedes Volk, das sich einen Gott hält, der die Nachbarländer zu Ländern der Verheißung macht, rechtzeitig seinen Nebukadnezar finden und seinen Antiochus Epiphanes dazu und weiter keine Umstände mit ihm gemacht werden. Schopenhauer, Par Ärger, Band 1, Seite 136. Der ewige Jude, Hass versus, ist nichts anderes als die Personifikation des ganzen jüdischen Volkes. Das Vaterland der Juden sind die übrigen Juden, daher kämpft er für sie wie für Altar und Herd, und keine Gemeinschaft auf Erden hält so fest zusammen wie diese. Daraus geht hervor, wie absurd es ist, ihnen einen Anteil an der Regierung oder Verwaltung eines Staates einräumen zu wollen. Ihre Religion, von Hause aus mit ihrem Staate verschmolzen und eins, ist dabei keineswegs die Hauptsache, vielmehr nur das Band, welches sie zusammenhält, und das Feldgeschrei, daran sie sich erkennen. Dies zeigt sich auch daran, dass sogar der getaufte Jude keineswegs, wie sonst doch alle Apostaten, den Hass und Abscheu der Übrigen auf sich ladet, vielmehr in der Regel nicht aufhört, Freund und Genosse derselben zu sein und sie als seine wahren Landsleute zu betrachten. Sogar kann man bei dem regelmäßigen und feierlichen Gebete der Juden, zu welchem 10 vereint sein müssen, wenn einer mangelt, ein getaufter Jude dafür eintreten, jedoch kein anderer Christ. Demnach ist es ein Irrtum, wenn die Juden bloß als Religionssekte betrachtet werden, wenn aber gar, um diesen Irrtum zu begünstigen, das Judentum mit einem der christlichen Kirchen entlehnten Ausdruck bezeichnet wird als jüdische Konfession, so ist dies ein grundfalscher, auf das Irreleiten berechneter Ausdruck, der gar nicht gestattet sein sollte. Vielmehr ist jüdische Nation das Richtige. Eben da, Band 2, Paragraph 133. Richard Wagner, geboren 1813, gestorben 1883. In der reinen Politik sind wir mit den Juden nie in wirklichen Konflikt geraten. Wir gönnten ihnen selbst die Errichtung eines jerusalemischen Reiches und hatten in dieser Beziehung eher zu bedauern, dass Herr von Rothschild zu geistreich war, um sich zum König der Juden zu machen, wogegen er bekanntlich es vorzog, der Jude der Könige zu bleiben. Als wir für Emanzipation der Juden stritten, waren wir aber doch eigentlich mehr Kämpfer für ein abstraktes Prinzip als für den konkreten Fall. Wie all unser Liberalismus ein nicht sehr hellsehendes Geistesspiel war, indem wir für die Freiheit des Volkes uns ergingen, ohne Kenntnis dieses Volkes. So entsprang auch unser Eifer für die Gleichberechtigung der Juden vielmehr aus der Anregung eines allgemeinen Gedankens als aus einer realen Sympathie. Wir gewahren uns nun zu unserem Erstaunen, dass wir bei unserem liberalen Kampfe in der Luft schwebten und mit Wolken fochten, während der schöne Boden der ganz realen Wirklichkeit einen Aneigner fand, den unsere Luftsprünge zwar sehr wohl unterhielten, der uns aber doch für viel zu albern hält, um hierfür uns durch einiges Ablassen von diesem usurpierten realen Boden zu entschädigen. Ganz unvermerkt ist der Gläubiger der Könige zum Könige der Gläubigen geworden, und wir können nun die Bitte dieses Königs um Emanzipierung nicht anders als ungemein naiv finden, da wir vielmehr uns in die Notwendigkeit versetzt sehen, um Emanzipierung von den Juden zu kämpfen. Der Jude, der bekanntlich einen Gott ganz für sich hat, fällt uns im gemeinen Leben zunächst durch seine äußere Erscheinung auf, die gleich viel welcher europäischen Nationalität wir angehören, etwas dieser Nationalität unangenehm Fremdartiges hat. Wir wünschen unwillkürlich, mit einem so aussehenden Menschen nichts gemein zu haben. Wir können uns auf der Bühne keinen antiken oder modernen Charakter, sei es ein Held oder ein Liebender, von einem Juden dargestellt denken, ohne unwillkürlich das bis zur Lächerlichkeit Ungeeignete einer solchen Darstellung zu empfinden. Richard Wagner, Das Judentum in der Musik, 1859, in Gesammelte Schriften, 5. Band, Seiten 86, 87, 88, 89, Leipzig, 1872. Unser Volk, so kann man sagen, hat nicht den natürlichen Instinkt für das, was ihm genehm sein kann, was ihm wohl ansteht, was ihm hilft und wahrhaft förderlich ist. Sich selbst entfremdet, fuscht es in fremden Manieren. Keinem wie ihm sind originelle und große Geister gegeben worden, ohne dass es zur rechten Zeit sie zu schätzen wusste. Setzt ihm doch der geistloseste Zeitungsschreiber oder Staatsrabulist mit lügnerischen Phrasen frech zu, so bestellt es ihn zum Vertreter seiner wichtigsten Interessen. Läutet aber gar der Jude mit der papiernen Börsenglocke, so wirft es ihm sein Geld nach, um mit seinen Sparpfennigen ihn über Nacht zum Millionär zu machen. Dagegen ist denn allerdings der Jude das erstaunlichste Beispiel von Rassenbeständigkeit, das die Weltgeschichte noch je geliefert hat. Ohne Vaterland, ohne Muttersprache, wird er durch aller Völker, Länder und Sprachen hindurch vermöge des sicheren Instinktes seiner absoluten und unverwischbaren Eigenartigkeit zum unfehlbaren sich immer wiederfinden hingeführt. Selbst die Vermischung schadet ihm nicht. Er vermische sich männlich oder weiblich mit dem ihm fremdartigsten Rassen, immer kommt ein Jude wieder zutage. Ihn bringt keine noch so ferne Berührung mit der Religion irgendeines der gesitteten Völker in Beziehung, denn in Wahrheit hat er keine Religion, sondern nur den Glauben an gewisse Verheißungen seines Gottes, die sich keineswegs wie in jeder wahren Religion auf ein außerzeitliches Leben über dieses rein reale Leben hinaus, sondern eben auf dieses gegenwärtige Leben auf der Erde einzig erstrecken, auf welcher seinem Stamme allerdings die Herrschaft über alles Lebende und Leblose zugesichert bleibt. So braucht der Jude weder zu denken noch zu faseln, selbst nicht zu rechnen, denn die schwierigste Rechnung liegt in seinem jeder Idealität verschlossenen Instinkte fehlerlos sicher im Voraus vor. Eine wunderbare, unvergleichliche Erscheinung, der plastische Dämon des Verfalls der Menschheit in triumphierender Sicherheit und dazu deutscher Staatsbürger mosaischer Konfession, der Liebling liberaler Prinzen und Garant unserer Reichseinheit. Ausführungen zu Religion und Kunst, Erkenne dich selbst, Bayreuther Blätter, 1881, Seite 33 und folgende, auch im 10. Band der Gesammelten Schriften und Dichtungen, Leipzig, E.W. Fritsch. Hanaut, Deckname für Heinrich Nordmann. Der Staat darf nicht den sittlichen Inhalt einer fremden, besonderen Religion ignorieren und also auch nicht die fremde Rasse, wenn sie sich als Inkarnation eines staatlich gefährlichen Dogmas darstellt. Und dies trifft bei den Juden zu, deren Gottesvertrag eine direkte Kriegserklärung gegen jedes andere Volk einschließt und der Rasse eigentümlich ist. Jude sein heißt, seinen Vorteil der ganzen übrigen Welt feindselig entgegenstellen und dieser gegenüber keine Moral gelten zu lassen als den Gewinn Israels. Das Judentum ist die Vergötterung des nützlichen Unrechts. Jedes Volk muss sich daher vor den Juden hüten. Unverträglich ist das Aufgehen in einem christlichen oder irgendeinen anderen Staate mit dem Judentum, weil das Letztere nicht bloß auf einer besonderen Religion beruht, sondern vielmehr auf einer theokratischen politischen Konstitution und weil infolgedessen die jüdische Religion mehr als irgendeine andere durchaus und nur eine Nationalreligion ist. Es lässt sich wohl denken, dass die Juden notgedrungen sich einem fremden nichtjüdischen Staate äußerlich unterwerfen, aber es ist ihnen unmöglich, freiwillig ganz in demselben aufzugehen. Sie können nicht anders, als im innersten Herzen die jüdische Gemeinde als Staat im Staate zu bewahren und haben dies gegen den Druck der Jahrtausende bewiesen. Man versuche es nur, jüdischen Kooperationen und jüdischen Schulen christliche Beamte und christliche Lehrer aufzunötigen und man wird hören, welches Geschrei über Unterdrückung sich erhebt. Die neben Juden wohnenden fremden Völker werden durch das jüdische Gesetz den Ersteren als Gegenstand der Beraubung überwiesen. Bei den Juden ist der Begriff der Menschlichkeit auf ein Minimum beschränkt, nur auf ihresgleichen. Sie bilden die arroganteste und exklusivste Aristokratie, aber eine Aristokratie des schmutzigen Materialismus, nicht höherer Eigenschaften. Und diese Ausschließlichkeit ist ein so wesentlicher Bestandteil ihres Gottesvertrages, die eigentliche Voraussetzung und Grundlage desselben, dass es ohne einen Bruch mit sich und seinem Gott, dem Juden nicht möglich ist, nicht-jüdische Gemeindemitglieder ohne Rückhalt als gleichberechtigt anzuerkennen. Gott sagt zu Isaak, 1 Mose 26, dritter Absatz, sei ein Fremdling in diesem Lande und ich will mit dir sein und dich segnen. Und es heißt 5. Mose 17 und 15, du sollst aber aus deinen Brüdern einen zum Könige über dich setzen, du kannst nicht irgendeinen Fremden, der nicht dein Bruder ist, über dich setzen. Wenn also der deutsche Staat die Personifikation des deutschen Volkes ist, so gehören die in Deutschland lebenden Juden so wenig zum deutschen Staate als der Bandwurm zur Person des Patienten. Sie sind nur deutsch redende Juden, nicht jüdische Deutsche. Darin wird sich das Volk durch noch so dreiste Künste nicht irre machen lassen. Und solange sie von den Deutschen nicht als ihresgleichen, sondern für Juden gehalten werden, muss durch ihr Hereinziehen in das deutsche Staatswesen das Nationalgefühl der Deutschen verletzt und die Zuversicht sittlicher Gemeinschaft untergraben werden. Die Letzteren bringen schon hinreichende Opfer, indem sie die Juden in solchem Maße als ganz fremdartigen Bestandteil unter sich dulden. Man nehme den Juden aus Polen, Portugal, Deutschland, England oder sonst woher, es ist überall derselbe. Weder Pole noch Engländer, weder Portugiese noch Deutscher, es ist der echte und unverfälschte Jude geblieben. Mehrtausendjährige Abschließung und Inzucht haben die durchgreifende Herrschaft des Rassentypus befestigt und die Denkweise zu einem Teile desselben gemacht. Jüdisches Blut und jüdischer Sinn sind untrennbar geworden und wir müssen das Judentum nicht allein als Religion, sondern auch als den Ausdruck einer Rasseneigentümlichkeit auffassen und hierbei auch die indifferenten Juden heranziehen. Die Möglichkeit einer Assimilation der Juden seitens des deutschen Volkes ist uns zweifelhaft. Die Verschmelzung verschiedener Völker geschieht nur durch Unterdrückung und Blutvermischung, niemals durch bloßes Nebeneinanderleben. Sie hat bei nahe verwandten Zweigen des indogermanischen Stammes in Frankreich und England trotz dieser Hilfsmittel lange Zeit gebraucht, Aber in der Geschichte existiert kein Beispiel der Vermischung einer Völkerschaft dieser Familie mit einem Gliede der semitischen, noch weniger der Ausgleichung ohne Vermischung. Diese Rassen sind sich so fremd wie Öl und Wasser. Was sie unversöhnlich trennt, ist die Auffassung der persönlichen Ehre, welche der Germane seinem Leben zugrunde legt und die dem Semiten gänzlich fehlt. Wegen dieses Gegensatzes wurden die punischen Kriege Vernichtungskämpfe und weder das römische noch das arabische oder osmanische Reich haben je vermocht, denselben mit den äußersten Gewaltmitteln aufzuheben. Und Deutsche und Juden vertreten die beiden äußersten Pole. Die Deutschen sind der idealste Zweig der Indogermanen und die Juden gelten selbst innerhalb der semitischen Raubtiergruppe bei ihren eigenen Verwandten als der unedelste Spross der Familie, wie ihnen schon in der Physiognomie der Adel des Arabers abgeht. Bei den Deutschen war das sittliche Gefühl so lebendig, dass sie in tausendjähriger Geschichte das leitende Kulturvolk der Welt wurden, ohne das Bedürfnis eines geschriebenen Rechts. Bei den Juden fehlte es in dem Maße, dass Moses nichts Eiligeres zu tun hatte, als seine Horde mit einem System von speziellen Verboten einzuzwängen gegen Scheußlichkeiten, welche andere Völker unbekannt sind. Die Juden rühmen sich des Alters dieser ihrer Gesetzgebung, aber man kann einem Volke nichts Schlimmeres nachsagen, als dass es schon bei seiner Geburt habe in die Fesseln des Verbrechers geschlagen werden müssen. Aus diesem Mangel an bürgerlicher Würde sind sie unempfindlich gegen Druck geblieben und noch weniger hat eine bloße Berührung mit anderen Völkern auf sie gewirkt. Wenn die Juden aber die Möglichkeit einer Blutsvermischung behaupten, so erledigt sich damit die Frage. Der Deutsche wird seine von der Jüdin geborene Kinder schwerlich in die Synagoge schicken und nur wenige deutsche Frauen werden so verloren sein, einem Juden in der Vermehrung Israels zu helfen, um täglich mit ihren Kindern außer dem Vorwurfe der verdorbenen germanischen Rasse noch den Ärger des unschönen Bekenntnisses zu empfinden. Diese Vermischung wäre also Sache der zukünftigen Erfahrung. Wir können sie nicht hindern, vertrauen jedoch auf den Geschmack unseres Volkes. Mit den gegenwärtigen echten Juden aber müssen wir rechnen, so wie sie sind. Als sich das Blatt gewendet und die Geschichte an den Juden Vergeltung geübt hatte, als diese nicht mehr Räuber sein durften, da wurden sie Parasiten, aber sie blieben Feinde ihrer Umgebungen. Sie bekämpften diese zwar nicht mehr mit offenen Waffen, aber sie benutzten ihre Schwächen, ihre Schwierigkeiten. Wo immer Aufstand oder Krieg ein Land verwüstete, wo immer eine Kalamität alle oder Einzelne in Not brachte, in den Säckel des Juden ergoss sich dabei das Elend anderer stets das Füllhorn klingenden Segens. Ihm war wohl wie der Laus im Schorfe und mit dem Instinkte des Aasgeiers hat Israel meistens die beginnende Verwesung kranker Völker von fern gewittert, so dass der Ruin von Staaten so sehr mit der Ausdehnung des jüdischen Elements in denselben in gerade dem Verhältnis steht, dass es schwer fällt, zu entscheiden, was Ursache und was Folge sei. Man sehe, was aus Polen geworden ist, welches die Juden auf den Betrieb einer neuen Ester in jener Zeit massenhaft herbeizog, als in den übrigen Ländern der Mittelstand anfing, sich zu bilden. Die Juden haben die Entwicklung desselben unterdrückt wie ein giftiger Mehltau. Die gerade ehrliche Arbeit konnte nicht aufkommen neben dem schmiegsamen, listigen, lungernden Juden, welcher in Hervorbringung von Sachen und Erschaffung von Werten zwar wenig, in der Behandlung der Personen seiner Kundschaft aber viel mehr leistete und während er allen Fleiß auf die Schwächen des in Luxus versunkenen leichtsinnigen Adels verwendete, diesen aussog, indem er ihm erst bequem, dann unentbehrlich wurde. So sind die polnischen Städte schmutzige Judennester geworden und der polnische Grundbesitz durch den Wucher zerfressen, während ein tüchtiger Bürgerstand der Städte auch den Adel in die richtige Bahn gebracht haben würde. Und doch, wenn irgendwo, hatten die Juden in Polen Gelegenheit, ihre bürgerliche Nützlichkeit zu beweisen. Sie bildeten fast ausschließlich die Bevölkerung der Städte und hatten lange Zeit sogar wesentliche Vorrechte. Sie besaßen eigene Munizipalitäten und eigene jüdische Gerichtsbarkeit, vor welcher auch ihre polnischen Gegner Recht nehmen mussten und gegen Juden nur durch jüdische Zeugen beweisen konnten. Man begreift, was das sagen wollte. Wie andere Erfolge hatten die für slawische Länder deutsche Einwanderungen. Der Jude aber hatte kein Herz für das Land, in dem er wohnte, keine Freude an seiner Blüte. Ihm kam es auf die Ausbeutung des nächsten Vorteils an und dieser wuchs mit dem allgemeinen Verderben. Er vollzog die Hinrichtung mit kalter Hand. Ihr fresset das Fette und kleidet euch mit Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollet ihr nicht hüten. Hesekiel 34,3. Seit mehr als einem Menschenalter ist in den meisten Staaten kein Hindernis jüdischer Arbeit mehr. Wie wenig haben sich die Juden aber derselben zugewendet? Wie wenige haben den Schacher für das Handwerk verlassen? Sofern dies nicht auch eine Gelegenheit zum Schacher gibt, und namentlich wie wenige Juden sieht man dort, wo Arbeit gut bezahlt, aber auch tüchtige und hauptsächlich zuverlässige Leistung verlangt wird, nämlich in Fabriken und besonders in Maschinenfabriken. Um den materiellen Vorteil dreht sich die Welt des Juden. Auf den Profit hat er seinen Gott gestellt, auf den Profit prüft er ihn und wegen des Profits gehorcht er ihm. Seine Religion ist die Religion des Vorteils. Nirgends findet sich in derselben ein höherer Gesichtspunkt. Die Welt fordert ihn nicht auf, sich mit ihr in Einklang zu setzen, sondern nur sie zu benutzen. Er hat kein ästhetisches Bedürfnis, er sucht nicht Harmonie, nicht Befriedigung seines Gewissens, nicht Erkenntnis, sondern Vorteil. In der Hand des Juden verwandelt sich jede Frage in eine Geldfrage. Er ist der eigentliche Midas und wie Midas hungert er im Golde. Zum Genießen gehören Unbefangenheit und Ruhe, die dem Juden fehlen. Genuss ist das Gefühl der Übereinstimmung, er setzt Hingebung voraus. Profitmachen erfordert reservierte Absicht. Der Jude ist in der Abstraktion des Profits vertrocknet. Die lebendige Natur ist ihm tot. Sein Leben eine Einöde, seine Welt ein Rechenexempel. Aber weil er alles zum Gegenstand der Rechnung macht, weil er Messbares und Unmessbares durcheinander wirft, weil er sittliche Werte gegen materielle aufheben will, rechnet er dumm. Sein Eigennutz ist gänzlich borniert. Seine Hand entwertet den Reichtum, denn dieser ist ihm nicht Mittel, sondern Zweck. Der Jude fragt nur, was er hat, nicht was er ist. Von seinen Erzvätern lobt er nur, dass sie reiche Leute gewesen seien, und mit Behagen erzählt er, wie Jakob seinen Schwiegervater Laban um die fleckigen Lämmer betrogen und die Judenmutter Rachel zum Abschiede ihrem Vater die goldenen Hausgötter gestohlen. Jehova ist sein williger Helfer. Er schlägt die Ägypter mit Blindheit, auf dass sie den Juden am Tage vor der Flucht ihre Kostbarkeiten borgen, welche jene mitnehmen. Als aber die Letzteren ihren gestohlenen Eigentum nachsetzten, ersäuft er sie im Wege des Wunders und rettet die Diebe. So setzt der Jude, um reich zu werden, die Würde hinten an, welche allein dem Reichtum Bedeutung verleiht. Und während er seinem Phantome nachjagt, tritt er unter die Füße, was das Leben verschönt. Nur blödsichtige Ideologen konnten auf das deutsche Staatswesen die Juden loslassen. Die schönsten Prinzipien waren zu teuer, wenn wir die Juden mit in den Kauf nehmen mussten. Hanaut, die Juden und der deutsche Staat, 1861, 13. Auflage, Leipzig, 1921. Eigentlich haben wir die ganze Judennot nur einer zoologischen Lüderlichkeit zu verdanken. Jehova selbst zwar trennt sein auserwähltes Volk streng von allen übrigen Menschen, und wenn wir auch den Geschmack seiner Wahl nicht teilen, müssen wir doch seiner wissenschaftlichen Genauigkeit Gerechtigkeit widerfahren lassen. Seine Nachfolger in der Zoologie aber sind weniger aufmerksam zu Werke gegangen und ihre Fahrlässigkeit ist namentlich den germanischen Völkern mit ihrem wunderbaren Aberglauben an die Wissenschaft verhängnisvoll geworden. Die heutigen Zoologen berücksichtigen im übrigen Tierreich die kleinsten Unterschiede für die Trennung der Arten, bei der Gattung Homo aber werfen sie alles in einen Topf und lassen keine Unterscheidung zu. Obgleich der Buschmann und der Chinese, der Neger, Jude und Deutsche mehr voneinander abweichen als der Hund vom Wolf und Schakal oder der Esel vom Pferde,

Schon nach dem Schlusse der Vorlesung wurde mir mitgeteilt, dass mein Vortrag bei nicht wenigen anwesenden Juden großen Unwillen erregt hätte. Virchow teilte dann einen Brief mit, der ihm wenige Tage darauf von einem Juden zuging und worin bittere Klage geführt wird, dass der Professor nur von der christlichen Liebe und nicht von der Mildtätigkeit der Juden gesprochen. Virchow bemerkte hierzu: So ist die jüdische Empfindlichkeit. Nicht einmal die Geschichte möchten sie bestehen lassen. Die bekannte Unduldsamkeit, ja Grausamkeit der alten Juden gegen Fremde soll in Milde und Nächstenliebe umgesetzt werden? Es tut mir leid, dass ich diesen Wünschen gerade um der Gerechtigkeit willen nicht genügen kann. Ich leugne es ja nicht, dass unter den Juden ausgezeichnete Männer sind. Aber nicht jeder Jude hat das Zeug zu einem Spinoza oder Lasker. Ihr Familien- und Stammesstolz führt leicht zur Überhebung und Ungerechtigkeit. Ich verstehe das, aber ich liebe es nicht. Allein ich zweifle nicht, dass auch diese Eigenschaft, wie die so weit verbreitete Empfindlichkeit der Juden, sich verlieren wird mit der vollen Gleichberechtigung. Aus dem Archiv für pathologische Anatomie, 44. Band, 1868, Seite 138 bis 144. Konstantin Franz, geboren 1817, gestorben 1884. Es ist eine nichtige Ausrede, dass nur die ehemalige Gesetzgebung die Juden zu einem so abgeschlossenen Wesen gemacht habe, als welches sie dem tieferen Blick noch überall erscheinen, und dass gerade dadurch der so allbekannte gewinnsüchtige Geist in ihnen erzeugt sei. Würden sie hingegen zu vollem Bürgerrecht aufgenommen, heißt es dann, so würden sie alsbald mit der christlichen Bevölkerung verschmelzen und wahrscheinlich in Zukunft verhältnismäßig ebenso viele Tagelöhner, Fabrikarbeiter, Ackerbauer und Handwerker aufzuweisen haben wie diese. Das glaube, wer es glauben mag. Die Juden selbst sind gewiss am allerwenigsten gewillt, die Emanzipation in diesem Sinne aufzufassen. Eine 1800-jährige Erfahrung zeigt, dass sie überall und unter allen Umständen ein Volk für sich bleiben, während doch so manche andere zersprengte und unterdrückte Völker im Laufe der Jahrhunderte immer mit dem sie umgebenden Stamme verschmolzen, sogar trotz entgegenstehender Gesetze. Es muss also wohl mit den Juden noch eine andere Bewandtnis haben. Wäre es denn nicht denkbar, dass etwas Eigenartiges in ihnen läge, das zu bewältigen überhaupt keine Staatsgesetzgebung vermöchte, und das folglich auch trotz der Emanzipation noch immer fortwirken wird? Es steht ja urkundlich fest, dass die Juden schon im Altertum der ganzen damaligen Welt als etwas Besonderes erschienen, wie auch sie selbst sich dafür hielten und ausdrücklich dafür ausgaben. Und nun sollte eine moderne Gesetzgebung auf einmal etwas ganz anderes aus den Juden zu machen vermögen, als sie von Anfang der Zeiten gewesen? Wenn das kein Aberglaube an die Staatsallmacht ist, so gibt es keinen. Sind also die Juden nicht erst durch die ehemalige Gesetzgebung zu einem exzeptionellen Wesen geworden, sondern waren sie schon an und für sich ein solches Wesen, wie sie es auch noch heute sind? So gebietet nicht nur die Staatsweisheit, sondern selbst die Gerechtigkeit, dem jeden das Seine folgend, dieses abgeschlossene Wesen auch als ein solches zu behandeln. Gesetzliche Gleichstellung wird dadurch nicht nur zu einem Unsinn, sondern sogar zu einem positiven Unrecht gegen die ungeheure Majorität der christlichen Bevölkerung, die dadurch in ihrer materiellen Existenz wie zugleich in ihren geistigen Entwicklungen gefährdet und geschädigt wird. Schon heute ist es ja dahin gekommen, dass in vieler Hinsicht weit eher von einer Emanzipation der Christen als der Juden zu sprechen wäre. Aus Nationalliberalismus und die Judenherrschaft, München 1874, Seite 60. Adolf Franz: Judas, mit einem Kuss verrätst du des Menschen Sohn. Stets und überall haben die Juden sich gebärdet, als wollten sie den Nationen Liebe und Segen bringen. Und wo ist ein Volk auf der ganzen Erde, das ihrer Heuchelei getraut hat? Wo sie gewirkt haben, glich ihre Wirksamkeit dem Verräterkuss des Judas, für den sie die Silberlinge in ihre Tasche gebracht. Adolf Franz, wissenschaftlicher Beitrag zur Judenfrage. Julian Schmidt, geboren 1818, gestorben 1886. In dem geschäftlichen Zweige der Literatur, der Journalistik, bilden die Juden jetzt die ungeheure Mehrheit. Daher die Empfindlichkeit, wenn man auf das Judentum zu sprechen kommt. Fast sieht es so aus, als seien die Juden noch immer das auserwählte Volk und durch ein Privileg gegen die Angriffe geschützt, die sich jede andere Nation gefallen lassen muss. Gegen die Deutschen haben Börner, Heine und ihre Glaubensgenossen eine ganze Skala von Schimpfwörtern angewandt, vom Bedientenvolke bis zum Nachtstuhl und gegen das Christentum nicht minder. Wagt man es aber, auf den ewigen Judenschmerz zu lästern, wagt man es zu bezweifeln, dass Schülock ein Märtyrer war, so ringt die gesamte Journalistik über diesen Mangel an Aufklärung und Toleranz die Hände. Julian Schmidt, Geschichten der deutschen Nationalliteratur. Professor Dr. Theodor Billroth, geboren 1829, gestorben 1894. Es ist ein ziemlich allgemein verbreiteter Irrtum, von den Juden als von Deutschen oder Ungarn oder Franzosen zu sprechen, die nur eben zufällig eine andere Konfession haben als die meisten übrigen Bewohner von Deutschland, Ungarn oder Frankreich. Man vergisst oft ganz, dass die Juden eine scharf ausgeprägte Nation sind und dass ein Jude ebenso wenig wie ein Perser oder Franzose oder Neuseeländer oder Afrikaner je ein Deutscher werden kann. Was man jüdische Deutsche heißt, sind eben doch nur zufällig deutsch redende, zufällig in Deutschland erzogene Juden, selbst wenn sie schöner und besser in deutscher Sprache dichten und denken als manche Germanen von reinstem Wasser. Sie verlieren ihre nationale Tradition dabei aber ebenso wenig je ganz, als die Deutschen den deutschen Typus da verlieren, wo sie unter anderen Nationen verstreut sind, wie in Siebenbürgen oder Amerika. Es ist daher weder zu erwarten noch zu wünschen, dass die Juden je in dem Sinne deutsch-national werden, als sie bei nationalen Kämpfen so zu empfinden vermöchten wie die Deutschen selbst. Es fehlt ihnen vor allem das, worauf unsere deutschen Empfindungen mehr als wir uns zugestehen mögen basieren, nämlich die gesamte mittelalterliche Romantik. Dass bedeutende Menschen aller Zeiten und aller Nationen sich in großen allgemeinen menschlichen Fragen stets sympathisch begegnen werden, ist klar. Doch ebenso klar ist mir auch, dass ich innerlich trotz aller Reflexion und individuellen Sympathie die Kluft zwischen rein deutschem und jüdischem Blut heute noch so tief empfinde, wie von einem Teutonen die Kluft zwischen ihm und einem Phönizier empfunden sein mag. Professor Dr. Billroth über das Lehren und Lernen der medizinischen Wissenschaften 1876. Otto Glagau, geboren 1838, gestorben 1894. Die Juden sind die wütendsten Kulturkämpfer gewesen. Wenn nicht Takt und Anstand, so hätte sie schon Klugheit und Vorsicht, denn sie können nicht wissen, was ihnen bevorsteht. Zurückhalten müssen sich in den Streit zwischen Staatsregierung und Katholizismus zu mischen. Aber gerade die Juden schürten den bedauernswerten Kampf aus Leibeskräften. Nicht nur in Berlin, Wien, Frankfurt am Main, nicht nur in Deutschland und Österreich-Ungarn sind die Börsianer zu 9/10 Juden respektive getaufte Juden. Auch an den Börsen von London und Paris dominieren die Juden, auch hier stockt an den hohen jüdischen Festtagen das Geschäft. Ich stehe aber nicht an, auch zu behaupten, von den Gründungen der Schwindelperiode in Deutschland fallen gut 90% auf die Juden. Ich will die Juden nicht umbringen oder abschlachten, sie auch nicht aus dem Lande vertreiben. Ich will ihnen nichts nehmen von dem, was sie einmal besitzen. Aber ich will sie revidieren, und zwar gründlich revidieren. Nicht länger dürfen falsche Toleranz und Sentimentalität, leidige Schwäche und Furcht uns Christen abhalten, gegen die Auswüchse, Ausschreitungen und Anmaßungen der Judenschaft vorzugehen. Nicht länger dürfen wir es dulden, dass die Juden sich überall in den Vordergrund an die Spitze drängen, überall die Führung, das große Wort an sich reißen. Sie schieben uns Christen stets beiseite, sie drücken uns an die Wand, sie nehmen uns die Luft und den Atem. Sie führen tatsächlich die Herrschaft über uns, sie besitzen eine gefährliche Übermacht und sie üben einen höchst unheilvollen Einfluss. Seit vielen Jahrhunderten ist es wieder zum ersten Mal, dass ein Fremder, an Zahl so kleiner Stamm, die große eigentliche Nation beherrscht. Die ganze Weltgeschichte kennt kein zweites Beispiel, dass ein heimatloses Volk, eine physisch wie psychisch entschieden degenerierte Rasse, bloß durch List und Schlauheit, durch Wucher und Schacher über den Erdenkreis gebietet. Von den Juden können wir lernen. Vom getauften Minister bis zum polnischen Schnorrer bilden sie eine einzige Kette, machen sie festgeschlossen bei jeder Gelegenheit Front gegen die Christen. Ihr dürft 10-mal eher den Reichskanzler beleidigen als den schäbigsten Juden. Seht einen Trödeljuden nur schief an und sofort erschallt von Gumbinnen bis Lindau, von Meseritz bis Bamberg und Oppenheim der Ruf: Israel ist in Gefahr. Mendel Fränkel, in einem galizischen Nest wegen Betruges oder Diebstahls eingesperrt, verlangt im Gefängnis koschere Kost. Und da er sie nicht erhält, schreit die ganze europäische Presse über Justizmord. Otto Glagau, Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin, Seite 24 und folgende, Seite 29 und folgende, Leipzig 1876, zuerst in der Gartenlaube veröffentlicht. Albert Schäffle, geboren 1831. Mit der Zerstreuung in die ganze Welt wurden die Juden immer mehr ein Handelsvolk, der Verschmelzung mit anderen Völkern unzugänglich und doch durch Glauben und Sitte stark genug, um gegen allen Vernichtungskampf der fremden Völker sich zu erhalten, bildeten sie sich teils zu Kosmopoliten des Handels, teils zu Wucherern aus, genau nach dem Gesetze, welches bereits erklärt worden ist. Für diese Funktion durch Jahrhunderte vorzüglich angepasst, werden sie immer an Macht gewinnen, solange das den Spekulation und Wuchergewinn begünstigende wirtschaftliche Organisationsprinzip der schrankenlosen freien Konkurrenz bei den sie bewirtenden Völkern Geltung behauptet. Begabt wie wenige Nationen, höchst wandlungsfähig wie alle zwischen den Tropen und den gemäßigten Zonen ausgebildeten Völker, dennoch den Nationen, unter denen sie sich mischen, fremd, sind die Juden geeignet, einen Beruf zu erfüllen, der neben ihrem Verdienst um den Monotheismus gewöhnlich nicht erwähnt wird. Sie sind ein zersetzendes, gärungerregendes, kosmopolitisches Element der menschlichen Völkerfamilie. Sie lassen sich von den Völkern nicht aufsaugen, sind aber geneigt und befähigt, Glauben, Sitte und Verfassung, Wirtschaft und andere Völker aufzulösen und der stärkste Sauerteig gegen beschränkte nationale Versumpfung und Stagnation zu werden. In dieser Funktion sind sie seit Jahrtausenden keck, zum Teil frech, aber auch scharfsinnig und kritisch geworden, haben bis auf die neueste Zeit Bewegung in das innere Leben der von ihnen durchdrungenen Völker gebracht. Diese geschichtliche Rolle des auserwählten Volkes ist nicht ausgespielt. Seine Idealisten haben seit Jahrtausenden bis heute die größten Umwälzungen eingeleitet, seine Wucherer unbewusst an der Erschütterung des gesellschaftlichen Gefüges gearbeitet. Durch ihre spezifischen Eigenschaften erlangen die Juden abwechselnd die Herrschaft und durch eben dieselben erleiden sie wieder jähen Sturz. Schäffle, Bau und Leben des sozialen Körpers, Band 4, Seite 460, Tübingen, 1878. Wilhelm Marr. Es muss hier gleich auf die Tatsache hingewiesen werden, dass die Juden von Anfang an, wo sie in der Geschichte auftreten, bei allen Völkern ohne Ausnahme verhasst waren. Nicht ihrer Religion wegen, die allgemeine Feindschaft gegen die Juden hatte andere Gründe. Erstens in der Scheu der Juden vor wirklicher Arbeit, zweitens in ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Feindschaft gegen alle Nichtjuden. Dass ein Volk, welches im Krieg und Frieden sich zu dem Codex Moses bekannte, keine internationale Sympathie erregen konnte, wird jeder zugeben, der das mosaische Gesetz in der Bibel auch nur ganz flüchtig durchzulesen, sich die Mühe gegeben hat. Fantasie und herzlos, rein traktatmäßig geschäftlich, in Formalismus verknöchert war das Verhältnis der Juden zu Jehova. Im praktischen Leben der ausgeprägteste Realismus, den man sich denken kann. Aber in dieser Beziehung wie aus einem ehernen Guss. Selbst der Jehova des Alten Testaments war ein starker Realist. Er erkannte die Existenz anderer Götter und war vom Konkurrenzhass gegen diese beseelt. Titus beging

Für den Kenner ist die darin überall sichtbare Judenkorruption geradezu ekelerregend. Deutscher Geist und deutsche Literatur sind unvereinbar mit den Eigenschaften der Judenrasse. Dr. Eugen Düring, die Judenfrage als Frage der Rassenschädlichkeit. Professor Paul Lagarde, geboren 1827, gestorben 1891. Ihre Fremdheit betonen die Juden, obgleich sie den Deutschen gleichgestellt zu werden wünschen, alle Tage selbst in der auffälligsten Weise, zum Beispiel durch den Stil ihrer Synagogen. Was soll es bedeuten, Ansprüche auf den Ehrennamen eines Deutschen zu erheben und die heiligsten Stätten, die man hat, in maurischem Stile zu bauen, um nur ja nicht vergessen zu lassen, dass man Semit, Asiat, Fremdling ist? Seite 325. Aber die Juden sind nicht allein uns fremd, auch wir sind ihnen fremd. Nur dass sich ihre Abneigung, wo sie unter sich sind, in giftigen Hass umsetzt und dass sie diesem Hasse noch einen maßlosen Hochmut hinzufügen. Sie sind, wie der freche Ausdruck lautet, gleichberechtigt mit Agio. Seite 327. Jeder fremde Körper in einem lebendigen anderen erzeugt Unbehagen, Krankheit, oft sogar Eiterung und Tod. Dabei kann der fremde Körper ein Edelstein sein, die Wirkung wäre dieselbe, wie wenn es ein Stückchen faules Holz wäre. Die Juden sind als Juden in jedem europäischen Staate Fremde und als Fremde nichts anderes als Träger der Verwesung. Das Gesetz Moses und der aus ihm stammende erbitterte Hochmut erhält sie als fremde Rasse. Wir können aber schlechterdings eine Nation in der Nation nicht dulden. Paul de Lagarde, Deutsche Schriften, letzte Gesamtausgabe 1886. Was außer dem allein schon zur rückhaltlosen Ablehnung der Juden, zwingenden Atavismus und Rassenhochmut gegen die Juden spricht, ist vorab ihre Internationalität. Es ist nicht wahr, dass die deutschen, französischen, englischen, russischen Juden sich als Angehörige des Landes fühlen, in dem sie wohnen. So wie es möglich ist, treten sie als Söhne der jüdischen Nation auf und dadurch sind sie Feinde jeder europäischen Nation. Ihre Deklamationen, dass es anders sei, glaubt ihnen niemand. Sie stehen mit den Jesuiten und den Sozialdemokraten auf einer Stufe, sie sind vaterlandslos. Was zweitens gegen sie spricht, ist ihre Sucht, Landsleute anzubringen, wo es irgend geht. Wenn ein Jude Fuß fasst, gibt es in kurzer Zeit 20 Juden und wo es 20 gibt, regieren sie, weil die Mitglieder gebildeter Nationen, die von den Juden ohne Scheu angewandten Mittel Einfluss zu erwerben, verschmähen, weil sie zu rücksichtsvoll sind, frei von der Leber wegzureden und nicht den Mut besitzen zu handeln. Was drittens die Welt gegen sie einnimmt, ist ihr Wucher, das Wort Wucher in weiterem Sinne genommen. Es gehört ein Herz von der Härte der Krokodilhaut dazu, um mit den anderen ausgesogenen Deutschen nicht Mitleid zu empfinden und, was dasselbe ist, um die Juden nicht zu hassen, um diejenigen nicht zu hassen und zu verachten, die aus Humanität diesen Juden das Wort reden oder die zu feige sind, dies Ungeziefer zu zertreten. Mit Trichinen und Bazillen wird nicht verhandelt. Trichinen und Bazillen werden auch nicht erzogen. Sie werden so rasch und so gründlich wie möglich unschädlich gemacht. Seite 339. Ich bin seit Jahren überzeugt, dass die in die christlich-germanische Kulturwelt eingenistete Judenheit der Krebs unseres gesamten Lebens sind. Unsere Wirtschaft kann um ihretwillen nicht gedeihen, unsere Nationalität verkümmert, die Wahrheit wird uns durch sie vorenthalten, die Kirche feinden sie an und machen sie lächerlich. Seite 346. Wo eine solche Masse Verwesung aufgehäuft ist, wie in dem Israel Europas, da kommt man mit innerlicher Arznei erst zum Ziele, nachdem man durch einen chirurgischen Eingriff den angesammelten Eiter entfernt hat. Ich habe deshalb, damit den Juden das genommen werde, um dessen Willen sie Juden sind und durch das sie herrschen, das Geld, ein Geldmonopol vorgeschlagen und in meinen deutschen Schriften Seite 496 bis 498 begründet. Seite 347. Was für Staatsmänner aber, was für Fürsten, die dieser Verwesung nicht ein Ende machen. Kennen Sie dieselbe wirklich nicht? Seite 349. Überall, wo es Finanznot gibt, gedeiht auf dem Ruin der Nationen der Jude. Denn mag man von Frieden oder Krieg lügen, der Jude verdient. Wenn Pinkus aller Bes operiert, des Pinkus Bruder Schmul aller Haus, wenn es den Krieg gibt, übernehmen Pinkus und Schmul gemeinschaftlich die Lieferungen. Wenn es danach Frieden gibt, übernehmen sie die Finanzierung der nötigen Anleihen. Die Familie Juda gewinnt auf alle Fälle. Verlieren tun nur die von der Familie Bedienten. Seite 350, Paul Lagarde, Juden und Indogermanen, 1887. Seit fast 2000 Jahren treibt Juda nichts als Hausiergeschäfte und in der Presse und Literatur. Es ist ohne jeden Ertrag für die Geschichte außer dem Negativen, dass alle Völker, in denen es zur Macht gelangt, untergehen. Man braucht nur an Spanien, Polen und die beiden Leithanien zu denken, um für unser armes Deutschland zu fürchten. Ohne Ausnahme. Alles, was dem Menschengeschlechte etwas wert ist, haben Nicht-Semiten, Nicht-Juden erarbeitet. Und doch gelten sie als Vieh in den Augen der Juden. Paul Lagarde, Mitteilung, Band 3, Seite 21. Professor Adolf Warmund, geboren 1827. Warmund führt den Widerstreit zwischen Ariern und Semiten auf den natürlichen Gegensatz zwischen Sesshaften und Nomaden zurück. Den semitischen Sprachen fehlt der Begriff des Staates in unserem Sinne, Status, das Feststehende. Was sie dafür einsetzen, bezeichnet eigentlich den Wandel, den Umschwung, die Unstetheit. Der vorbildliche Typus für die Schicksalswenden im Nomadenleben ist der plötzliche Überfall eines lagernden Stammes durch den anderen, der mit völliger Niedermetzelung und Ausplünderung endet. Diesem Urbilde entsprechen die politischen und sozialen Schicksalswenden an Plötzlichkeit und blutiger Härte, und sie haben sich in sämtlichen Staatenbildungen bis auf den heutigen Tag oft genug wiederholt. Diese plötzlichen Schicksalswenden entsprechen dem politischen Begriff der Revolution und dem wirtschaftlichen Begriff des Krachs. Die unter uns wohnenden Semiten nennen die Revolution den Stern Judas und haben den Krach, das heißt das plötzliche Abschlachten des Gegners, an der Börse eingeführt. Sie sind bemüht, den Krach und den plötzlichen Umschwung immer wieder herbeizuführen und finden sich nur gehindert durch den Widerstand, welchen das arische Beharrungsvermögen den semitischen Umtrieben entgegensetzt. Sie gehorchen hierin dem Gesetz des Nomadentums. Ein noch tiefer liegendes, noch natürlicheres, typisches Vorbild der Schicksalswenden des Nomadenlebens, als es die feindlichen Überfälle sind, ist aber in dem häufig wiederkehrenden, alles vernichtenden Wüstensturm zu suchen, dem gewaltigen Zerstörer, der die Wüste leere und das öde Nichts hinter sich lässt. Er ist personifiziert im Typhon oder Seth der Ägypter, dem Shaddai, das ist dem gewaltigen, furchtbaren, Abrahams und Bileams. Er fährt daher auf den Fittichen des Windes und steigt herab in Donner und Blitz. Der Sturmwind ist sein Hauch, Dampf steigt aus seinen Nüstern und fressendes Feuer aus seinem Munde. Die Wüstennomaden sind seine echten Söhne, denn auch sie können, wie ihr Gott, nur zerstören. Nach einigen Alten war Typhon der Vater des Judäus und des Hierosolymos, und die Gnostiker haben den Judengott als ein typhonisches Wesen bezeichnet. Über die Grenzen der Bluts- und Stammesgemeinschaft reicht dem Semiten das Mitempfinden nicht hinaus. Gegen jeden Fremden ist seine Hand feindselig, wie er auch dessen Hand feindselig gegen sich gerichtet glaubt. Der Talmud lehrt, dass Gott das Besitztum der Nichtjuden für herrenlos erklärt und dem ersten natürlich jüdischen Besitzergreifer das Recht darauf erteilt habe. Ja, es wird mit ausdrücklichen Worten gesagt, der Besitz der Goyim solle angesehen werden wie eine Wüste oder wie der Sand am Meer, der erste Besitznehmer solle der Eigentümer sein. Daher ist nach talmudisch-rabbinischer Anschauung der Weg der Juden über die Erde ein Kriegszug zu deren Eroberung, nichts anderes. Sie betrachten sich als Soldaten auf dem Marsche, die verborgen lagern oder durch falsche Flagge gedeckt sind, inmitten des Feindes stets gewärtig des Zeichens zum Angriff und Überfall. Das Judentum betrachtet bis auf den heutigen Tag seine Hauptstellungen mitten unter uns als solche Heerlager, von denen aus es den Heiligen Krieg führt. Paris, Wien, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Breslau, Pest sind solche Heerlager und Hochburgen des Judentums in Mitteleuropa. Der Talmud lehrt, überall wohin die Juden kommen, sollen sie sich zu Herrschern über die Herren machen. Idealität der Anschauung ist allen entwicklungsfähigen Menschen eigen oder sie ist vielmehr nur ein anderer Ausdruck für die Entwicklungsfähigkeit. Daher ist sie am meisten der Jugend angehaftet. Den Mangel an Idealität bei den Semiten könnte man auf die Greisenhaftigkeit dieses Stammes zurückführen. Im gewissen Sinne bildet das Judentum einen Sporn in der Kulturbewegung. Dieses Spornen ist eben seine Schicksalsaufgabe. Es ist das Schicksal selbst, welches diesen Sporn in die blutenden Weichen der Nation treibt. Im Verfolg dieser Schicksalsaufgabe, die ihnen als religiöse Pflicht erscheint, weil sie ja zur Vernichtung und Knechtung der Nichtjuden aufgefordert werden, sind die Juden allmählich dazu gelangt, ihren Gott sozusagen mit der höchsten ökonomischen Potenz auf Erden zu identifizieren. Und in diesem Sinn sagt man, der eigentliche Gott der Juden ist das Geld oder das goldene Kalb. Wir weisen hier nur im Vorübergehen darauf hin, dass wenn alle Arier im lebendigen Gefühle ihrer Überlegenheit und höheren Würde sich weigern würden, den Juden zu dienen und für sie zu arbeiten, die Judenfrage sehr bald gelöst wäre. Professor Dr. Adolf Warmund, Das Gesetz des Nomadentums und die heutige Judenherrschaft, 1887. Edouard Drumont, geboren 1844, gestorben 1904. In Wirklichkeit ist die Judenfrage zu keiner Zeit und in keinem Lande ein Religionskampf gewesen. Immer und überall handelte es sich um wirtschaftliche Zerstörung und sittliche Verderbnis. Immer wiederholten sich dieselben Vorgänge. Anfangs nimmt man die einzelnen Juden mit Gleichgültigkeit auf, duldet sie, überlässt sie ihrer wenig ansprechenden Eigenart und schnell vermehren sie sich. Nach wenigen Menschenaltern haben sie in weiten Gebieten des Handels, zumal der Geldwirtschaft, den Alleinvertrieb erobert. Sagt doch schon Rigaud, der Geschichtsschreiber Philippe Auguste, sie hätten die Hälfte von Paris erobert. Sie trieben die Eingeborenen zur Verzweiflung und aus dem Zorn über ihren Raub und ihre Opfer erstand schon damals ein Antisemitismus, gerade wie in unserer Zeit. Der Jude hat ein ganz anderes Gehirn wie wir. So ist denn auch sein Geist, sein Denken von dem unserigen weit verschieden. Er weiß nichts von einer Nächstenpflicht, nichts davon, dass anderen Menschen Rechte und gesetzmäßig begründete Ansprüche zustehen. Ist in seinem Hirn ein Verlangen entstanden, so geht er ihm rücksichtslos nach. Sein Ich, maßlos ausgedehnt in allen Ansprüchen, entscheidet allein. Man kann leicht begreifen, wie mit solcher Gesinnungsweise die Juden, wenn sie zum ersten Male in irgendeine menschliche Gesellschaft eintreten, die mit Vertrauen, Offenheit, Achtung vor dem Nächsten und seinen Rechten verfährt, eine ungeheure Übermacht ausüben, dass sie in einem Jahrhundert die ganze Habe jener Ehrlichen in ihren Taschen haben. La dernière bataille, 1889. Niemand kann im Ernst bestreiten, dass der jüdische Reichtum einen besonderen Charakter hat. Er ist vor allem parasitisch und wucherisch. Er ist nicht die Frucht der Arbeit, sondern das Ergebnis des Börsenschachers und des Betrugs. Er ist mit außerordentlicher Geschicklichkeit aus den Taschen des arbeitenden Volkes durch Schacherhandel und durch Finanzgesellschaften herausgeholt, die ihre Gründer bereicherten, indem sie ihre Aktionäre ruinierten. La France Juive, aus Rembrandt als Erzieher, 37. Auflage, Seite 347. Die deutsche Wiedergeburt wird gerade an dem faulsten Punkte der heutigen Zustände anzusetzen haben, an dem Einfluss der Professoren und Juden. Es ist bezeichnend, dass sich beide so gern und so leicht zusammenfinden, und zwar geistig wie gesellschaftlich. Wahrscheinlich wird es die deutschen Hochschullehrer noch einmal sehr gereuen, dass sie mit den Juden gemeinsame Sache machten, denn sie entfremden sich dadurch dem besseren Teile ihres eigenen Volkes. Der jüdische Charakter, der so gern mit Emile Zola sympathisiert, ist wie dieser dem rein deutschen Wesen eines Walter von der Vogelweide, Dürer, Mozart völlig entgegengesetzt. Will der Deutsche sich zu diesem zu, so muss er sich jenem abwenden. Mag er Kind wie Mozart oder Mann wie Bismarck sein, immer bleibt er der Antipode des Juden. Diese unüberbrückbare Kluft zwischen den beiden Rassen ist die gegebene Größe, von der eine dauernde Regelung ihres Verhältnisses zueinander ausgehen muss, sei es im freundlichen, sei es im feindlichen Sinne. Gegenwärtig wird freilich nur der Letztere in Frage kommen, entsprechend dem niedrigen sittlichen Niveau des heutigen Judentums. Der heutige gemeine Jude fragt in politischen, geistigen und so weiter Dingen nicht, ist die Sache gut oder schlecht, sondern er fragt, nützt oder schadet sie mir, das heißt dem Juden? Das ist der Judas-Standpunkt. Durch ihn ist das sachliche Interesse im Vornherein verraten. Es ist geradezu antisittlich. Die bekannte jüdische Lüge, dass das Judentum eine Konfession und keine Rasse sei, hat schon Schopenhauer gegeißelt. Eben dieser Philosoph hat die Schamlosigkeit als den wesentlichen jüdischen Charakterzug bezeichnet. Er dachte dabei jedenfalls an die modernen Juden, die er durch persönliche Beobachtung kannte. Ein schamloser Mensch gehört aber nicht in eine anständige Gesellschaft. Gegen Christus wie gegen Schiller hegt bezeichnenderweise jeder echte Jude eine angeborene Antipathie. Im günstigsten Falle verachtet er sie. Und beides mit gutem Grund. Denn ihr innerstes Wesen ist dem Seinigen entgegengesetzt. Schiller muss also auferstehen. Die Jugend gegen die Juden. Der jugendliche Teil des jungen deutschen Volkes, also eine doppelt jugendliche Menschheit, erfährt und äußert dieses Gefühl selbstverständlich am deutlichsten. Dass fast die gesamte jetzige deutsche Jugend Bismarck freundlich ist und fast die gesamte in Deutschland wohnenden Juden Bismarck feindlich sind, macht die Probe auf jenes Exempel. Die eine hat sich damit für, die anderen haben sich damit gegen den nationalen deutschen Genius entschieden. Die jetzige deutsche Entwicklung nähert sich einer solchen Lösung der Frage. Insbesondere war die Gesinnung der deutschen Studenten von jeher der Gradmesser für das Wollen des deutschen Volkes. Jene sind noch unabhängig und durchweg gesund. Sie wohnen gewissermaßen in einem windgeschützten Winkel des modernen Lebens, wo sie noch nicht vor die schlimme Wahl gestellt sind, entweder unterzugehen oder einen jahrzehntelangen erbitterten Kampf ums materielle Dasein zu führen. Von hier kann darum neues Wachstum ausgehen. Der deutsche Student ist jüdischen Lockungen wie Drohungen nicht zugänglich. Vornehmheit besteht nicht darin, sich von dem Gemeinen fernzuhalten oder es zu ignorieren. Sie besteht darin, das Gemeine zu bekämpfen. Wer nicht durch den Schmutz warten kann, wird nie eine Schlacht gewinnen. Hieraus folgt, dass der Kampf aristokratischer Deutscher gegen plebejische Juden nur dann von Erfolg sein kann, wenn er von dem höchsten sittlichen wie geistigen Standpunkt ausgeführt wird. Scharf und nobel ist unsere Devise. Wir müssen ritterlich sein, ob auch der Feind nicht ritterlich ist. Möge die deutsche Jugend dieser Gesinnung treu bleiben, möge sie in ihr Mann werden. Für jetzt aber wird sie ihres Weges für Bass zu ziehen haben, zwischen dem Professor und dem Juden, wie Dürers Ritter zwischen Tod und Teufel. Das Buch Rembrandt als Erzieher war bis zu seiner 7. Auflage in judenfreundlichem Sinne gehalten. Der Verfasser huldigte der alten Hebräer-Anmaßung, die Juden seien die natürliche Aristokratie der Menschheit. In einer ausführlichen Besprechung des Buches in den Deutschsozialen Blättern 1890, Nummer 91 bis 96, wies ich nach, dass der Verfasser aufgrund seiner sonstigen Anschauungen logischerweise Judengegner sein müsste, sobald ihm die wahre Natur des Judentums bekannt würde. Ich kam dadurch mit dem Rembrandt-deutschen Langbehn in einen Schriftwechsel, worin ich ihm die Widersprüche seiner Auffassung nachwies und eine Reihe kennzeichnender Tatsachen mitteilte. Als Ergebnis dieses Meinungs